Aus Anlass des 5. Jahrestages der Verleihung des Titels Marschall der DVRK an Genossen Kim Jong-un erschien am 13. Juli auf der russischen Internet-Homepage Patriot in Moskau mit seinem Foto ein Sonderbeitrag unter dem Titel Die Zukunft der DVRK. Im Beitrag wurde hervorgehoben, jeder würde den Genossen Kim Jong-un einen Mann nennen, der heute in der Völkergemeinschaft die größte Aufmerksamkeit errege. Das Aussehen von ihm, der mit großzügiger, offenherziger und gelassener Haltung mit dem Volk umgehe, erwärme alle Menschen das Herz und versetze diese in große Faszination. Und die Menschen bewundern seine besondere Liebe zu den Kindern. Liebt die Kinder und überzeugt euch vom Sieg. Das sei seine Anschauung über die Nachkommenschaft und die Zukunft.